D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Guns N' Roses-Sänger Axl Rose, den kennt ihr. Der tourt ja gerade gemeinsam AC/DC um die Welt. Wenn ihr hingeht zu einem Konzert, solltet ihr aber lieber nicht nach einem Autogramm bitten, denn der gute Axl Rose hat gerade ziemlich miese Laune. Daran schuld ist das Internet. Zum einen ist Axl sauer, weil seine Fans seine Autogramme bei eBay für fette Beträge verhökern. Deswegen hat er bei Twitter auch gerade angekündigt, nee, es gibt eine Zeit lang keine Autogramme mehr von mir. Zum anderen sind im Netz gerade gemeine Menschen unterwegs, die Axl Rose wegen seiner, wenn man es neutral ausdrücken will, Körperfülle verhöhen. Netzautorin und Axl Rose-Fan Martina Schulte, was ist da los? Ja, der Axl, der hat nicht nur wegen dieser eBay-Geschichte den Zorn seiner Fans auf sich gezogen, sondern eben auch, weil er versucht hat, ein Bild von sich per Copyright-Beschwerde aus dem Google-Suchindex verschwinden zu lassen. Das berichtet zumindest das Blog Torrent Freak. Am 31. Mai ist demnach ein Rose-Beauftragter bei Google vorstellig geworden und der verlangte eben von dem Suchkonzern, dass ein Bild, auf dem Axl Rose nicht gerade vorteilhaft aussieht, aus dem Netz entfernt wird. Und das Foto, das habe ich hier mal mitgebracht, ist vom Fotografen Boris Minkiewicz, stammt aus dem Jahr 2010 und wurde während einer Show in Winnipeg, Kanada aufgenommen. Und guck mal, so sieht der aus. Also Axl Rose sieht man da natürlich mit seinem roten Stirnband, das man kennt, rotes Mikrofon. Er macht so eine Art Orang-Utan-Halt nach vorne. Sie hat aber ein Amulett auch umhängen. Das Hemd ist aufgeknüpft bis zum vierten Knopf. Man könnte sagen, er sieht ein bisschen aus wie Jack Sparrow mit 70. Captain Jack Sparrow. Der jeden Tag ungefähr 2 Big Macs gegessen hat oder so. Nicht sehr vorteilhaft. Genau. Und das Ding ist jetzt halt, dass dieses Unternehmen WebSheriff, das im Auftrag von Axl Rose da unterwegs ist, eben versucht, dieses Foto aus dem Netz zu schaffen. Und die sagen halt, dass Fotografen normalerweise bei ganzen Roses-Shows ein Formular unterzeichnen müssen. Und mit diesem Formular übertragen sie das Copyright an den Fotos an eine Firma von Axl Rose. Und diese Firma habe halt der Veröffentlichung nicht zugestimmt. Es sei also demnach ein Copyright-Verstoß, dass dieses Foto im Netz sei. Aha, das wird also nochmal nachher abgeklärt. Ja, der wird nochmal drauf geschaut und dann geguckt, ist er vorteilhaft getroffen oder nicht. Sichert er sich schön ab. Was sagt denn der Fotograf dazu? Also der Fotograf, der arbeitet übrigens für die Winnipeg Free Press und der kann sich überhaupt nicht daran erinnern, dass er so ein Formular unterzeichnet hat. Mhm. Ist ja auch jetzt echt ein bisschen her, ne, 2010. Und er sagt halt eben auch, das Foto sei ihm ohnehin geklaut worden. Aber ob jetzt gestohlen oder nicht, Axl will also, dass dieses Foto aus dem Internet und aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit für immer verschwindet. Das Blog Torrent Freak schreibt, jeder habe ja irgendwie peinliche Fotos von sich irgendwo im Familiengiftschrank rumliegen, aber nur ein Rock-Multimillionär sei in der Lage, eben einen Anwalt aus dem Hut zu zaubern, der dann verlangt, dass dieser peinliche Moment für immer verschwindet. Und dieses Unternehmen, was er da beauftragt hat, WebSheriff, die haben mindestens 6 Beschwerden eingereicht, eben für Bilder, bei denen er nicht so ganz vorteilhaft getroffen ist, wo er eben als Urheber genannt wird. Und die verlangen eben, dass sie aus dem Suchindex und aus dem Server von Blogspot entfernt werden. Das ist eine Blogplattform im Besitz von Google. Das ist aber nicht das einzige Foto von Axl Rose. Nee. Warum genau dieses Foto? Also wenn du mal die Google-Bildersuche benutzt, dann wird dir eigentlich sofort klar, was der eigentliche Grund ist. Mhm. Es ist nämlich eigentlich nicht das ursprüngliche Foto, sondern es ist das Meme, das daraus entstanden ist. Und zwar das Axl Rose Fat Meme. Es gibt hunderte Kopien dieses Fotos mit wenig schmeichelhaften Sprüchen versehen im Netz im Urlaub. Sweet Pie or Mine steht da drüber. Ja, genau. Die beziehen sich alle auf Guns N' Roses Songs. Ne? Welcome to McDonald's. Genau. Knock, knock, knock in on McDonald's Door gibt es auch noch. Oder Take Me Down to Obesity City. Und kann man irgendwie jetzt sagen, irgendwie muss man sich jetzt darüber lustig machen, wenn jemand ein bisschen dicker ist? Keine Ahnung, aber ja. Gibt es Reaktionen von Google? Also Google hat die Copyright-Beschwerde jetzt erstmal abgelehnt. Möglicherweise gehen die jetzt auch mal davon aus, dass ja eigentlich das Copyright an dem Ding bei den Fotografen liegt und nicht bei der Firma von Axl Rose. Und ich meine, es ist sowieso die Frage, ob er sich jetzt damit einen großen Gefallen getan hat. Ne? Standard.at schreibt hier, mit dem Bekanntwerden dieser Copyright-Beschwerde könnte er natürlich sein Ansinnen, dass es irgendwie verschwindet, eigentlich durch den Streisand-Effekt erstmal so richtig schön torpedieren. Ne? Und dieser Streisand-Effekt-Vergleich, erklären wir das auch nochmal ganz kurz. Nennt man im Netz eigentlich ein Phänomen, wonach man versucht, dieses Unliebsame, die Informationen, die es über einen gibt, ja zu kaschieren, zu unterdrücken, zu löschen, aber was natürlich dann kreiert, kreiert wird, ist noch größere öffentliche Aufmerksamkeit. Ja, und genau das passiert halt auch gerade. Ne? Also wenn du jetzt mal Axl Rose bei Twitter irgendwo ins Suchfeld eintippst, dann wird die Timeline halt eben einfach von Axl Rose Fat-Meme-Bildern geflutet. Ja. Und da hat er jetzt leider mal so ein bisschen das Gegenteil erreicht. Das ist die Aufgabe für ein schönes Frühstück mit Axl Rose. Gib mal bei Twitter einfach Axl Rose ein und dann werdet ihr ein paar schöne Bilder von Axl Rose bekommen, der sich ein bisschen zu fett findet. Bisschen eitel ist er ja schon, oder Martina? Nein, überhaupt. Ich kann ihn verstehen. Ich kann auch verstehen. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?